2525 soll viel bequemer für uns sein. Du brauchst nichts essen, brauchst nichts trinken, brauchst nichts tun, brauchst nichts zu denken. Trinkst dir nach Bedarf einfach eine kleine Pille ein. In einem alten Lied malte man uns so die verheißene Zukunft düster und grau. Denn künstlich produziertes Glück bringt echte Freude nie zurück. Eigentlich wusste ich das vorher schon genau. Doch die Zukunft ist noch so weit entfernt. Klaus, wie sieht's denn heute bei dir aus? Morgens Brötchen in der Bäckerei, belegt und ein Getränk dabei. Mittags isst du auch schon lang nicht mehr zu Haus. Imbissbude, Döner oder Burger King, ganz egal, nur Hauptsache schnell. Abends wird's nach Haus geschickt, indem man nur die Kurzweil-Taste drückt. Magifix verrühren gilt schon als originell. Wenn das nicht schon die Pille ist, dann weiß ich es wirklich nicht. Wenn das nicht schon die Pille ist, dann weiß ich es nicht. Hunderte Maschinen erleichtern dir den Tag, doch du spürst nichts von ihrem Zwang, der jede Sekunde vorbestimmt. Na und wenn's dir die Arbeit nimmt, der Bauchweggürtel macht dich frei vom Bewegungsdrang. Auch um was zu erleben oder dich zu amüsieren, reicht es, dass du nur noch passiv bist. Beim neuesten Serienhit aus Übersee oder einer Staffel Friends auf DVD sagen dir die eingespielten Lacher, wann es lustig ist. Wenn das nicht schon die Pille ist, dann weiß ich es wirklich nicht. Wenn das nicht schon die Pille ist, dann weiß ich es nicht. Eine einzige Schlagzeile, dick und fett gedruckt, reicht schon, um zu transportieren, was jeder kleine Saubermann am Stammtisch abends denken kann, um dann den aufgeklärten Bürger zu markieren, sich selber informieren oder gar was tun, wozu? Du gehst ja schließlich jedes Mal zur Wahl. Dann machst du wie im Trance dein X, bei wem egal, es ändert nichts. Demokratie verkommen zum stumpfen Ritual. Wenn das nicht schon die Pille ist, dann weiß ich es wirklich nicht. Wenn das nicht schon die Pille ist, dann weiß ich es nicht. Wenn das nicht schon die Pille ist, dann weiß ich es wirklich nicht. Wenn das nicht schon die Pille ist, dann weiß ich es nicht. So oder so ähnlich, Klaus, sieht es bei uns aus. Doch ich frag mich, was hat's uns nun gebracht? Haben wir wirklich so viel Spaß an Stumpfsinn und an Plastikfraß? Ich glaube nicht, dass uns das wirklich glücklich macht. Wohl aus diesem Grund suchen sie immer noch, wie besessen, verzweifelt, fieberhaft, nach der Pille, die das Glück verheißt und die man nach Bedarf einschmeißt. Ich hoffe wirklich, sie haben's bald geschafft. Wenn das nicht schon die Pille ist, dann weiß ich es wirklich nicht. Wenn das nicht schon die Pille ist, dann weiß ich es nicht. Wenn das nicht schon die Pille ist, dann weiß ich es wirklich nicht. Wenn das nicht schon die Pille ist, dann weiß ich es nicht.